Das sind unsere Themen. Investition für das technische Hilfswerk, über 1000 Schuhkartons gesammelt und Sieg für Drama Queens. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Der Deutsche Bundestag hat kürzlich zusätzliche Investitionen für das technische Hilfswerk, die Bereitschaftspolizeien der Länder sowie den Katastrophenschutz beschlossen. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann freut sich über den Aufwuchs. Das technische Hilfswerk leiste Enormes in der Asyl- und Flüchtlingssituation. Mit dem neuen Haushalt 2016 würde das THW und seine ehrenamtlichen Helfer gestärkt, so Beermann. Die diesjährige Weihnachten im Schuhkarton-Aktion war ein voller Erfolg. Hier konnten Kartons mit Geschenken für bedürftige Kinder vor allem in Osteuropa gepackt und gespendet werden. Zufrieden war Organisatorin Nicole Wasilewski. Ja, wir haben uns dieses Jahr doch wieder erwarten übertroffen. Wir hatten im letzten Jahr 935 Kartons und hatten zuerst den Eindruck, dass das dieses Jahr nicht klappen wird. Aber am Samstagabend waren wir dann ganz stolz über die 1085 Kartons, die wir mit Hilfe aller Bürger von Nienburg und Umgebung und auch diverser Sachspenden von Firmen erwirtschaften konnten. Morgen tagt der Ausschuss für Finanzen und Personal. Die öffentliche Sitzung findet um 16 Uhr im großen Sitzungszimmer des Kreishauses A statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Kostenbeteiligung des Landkreises an den Aufgaben Tagesbetreuung in Kindertagesstätten. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballerinnen des HC Nienburg haben ihrem Spitznamen Drama Queens wieder einmal alle Ehre gemacht. Auswärts in Gladbeck konnten die Nienburgerinnen ihrem Trainer Thomas Platner nach 5 Sätzen ein 2-Punkte-Geschenk zum Geburtstag bereiten. Nach 3 Niederlagen freut man sich über jeden Sieg, auch wenn er vielleicht ein bisschen dreckig war. Aber im Grunde des Spielverlaufes ist man froh, wenn man 1-2 hinten liegt, dann einfach noch 2 Punkte mitzunehmen. Deswegen auf jeden Fall froh. In der Tabelle bleibt der HC unverändert auf dem 7. Rang. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.